Eine erste Stimme zu unserer Frage: Sollte Dieter Althaus trotz seiner Verurteilung noch einmal als Ministerpräsident kandidieren? Aus Augsburg ruft uns Klaus Schulz an. Herr Schulz, was ist Ihre Meinung dazu? Ich denke, das Problem wird sein, der Althaus hat eine wahnsinnige Verantwortung als Chef eines Landes, dem es auch nicht so wahnsinnig gut geht. Und wenn man den austauschen kann, wenn die CDU den jetzt austauschen kann, einen anderen an die Spitze setzen kann, der das Amt ausfüllen kann, ist es eine Frage, ob er antreten soll. Wenn sie es nicht können, dann ist die Verantwortung in dem Amt einfach so groß, dass ich glaube, eine grobe Fahrlässigkeit, wie er sie begangen hat, die fürchterlich ausgegangen ist, keine Frage. Aber ein Land, das eine Führung braucht und das eben von der CDU im Moment regiert wird und die keinen Ersatz für ein Althaus haben, dann muss, denke ich, der private Fehler den politischen hinten anstellen. Klaus Schulz als aus Augsburg meint, Dieter Althaus sollte antreten. Vielen Dank für Ihren Anruf. Aus Stuttgart ruft uns Thomas Hedler an. Was ist Ihre Meinung dazu? Sollte Dieter Althaus wieder kandidieren? Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin sogar der Meinung, er sollte sofort zurücktreten. Ich habe heute einen Hintergrundbericht in den Stuttgarter Nachrichten vor mir liegen. Herr Althaus ist seit Jahren Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Sicherheit im Skisport. Also das sagt eigentlich alles dazu. Ich bin der Meinung, der Mann ist also völlig untragbar. Vielen Dank für den Anruf. Thomas Hedler aus Stuttgart. Aus Dresden ruft uns Erik Thiem an. Was sagen Sie? Sollte Dieter Althaus noch einmal versuchen, Ministerpräsident in Thüringen zu werden? Also ich meine ja. Die moralische Schuldfrage ist ja eigentlich eindeutig so nicht geklärt. Das Gericht hat, soviel ich weiß, ihn verurteilt, aber Zeugen, unmittelbare Zeugen gibt es wohl nicht. Er hat die Schuld auf sich genommen, er hat ein moralisch integres Leben geführt und mit so einer Last lebt es sich weiterhin nicht so leicht, die man quasi per Zufall und vielleicht auch durch eigenes etwas riskantes Verhalten auf sich genommen hat. Aber wenn man mal in sich geht, jeder von uns hat eine Situation schon durchgemacht, wo andere durch ihn hätten zu Schaden kommen können. Und ich meine, dieser Fall ist sehr tragisch und betrüblich, aber er sollte deswegen weitermachen. Erik Thiem aus Dresden, vielen Dank für Ihre Meinung. Aus Berlin ruft uns Thomas Henschke an. Nochmal kurz unsere Nummer 00800 22 54 22 54. Herr Henschke, Ihre Meinung, sollte Dieter Althaus wieder kandidieren als Ministerpräsident? Also ich halte von der Kandidatur des Herrn Althaus gar nichts. Also ich kann mich da nur den Vorrednern anschließen. Und ob die Verurteilung nun im Strafregisterauszug auftaucht oder nicht, ist irrelevant. Fakt ist, dass er vorbestraft ist und alles andere ist Wortglauberei. Ich verstehe zwar die Nöte der thüringischen CDU, die für die Landtagswahl alles auf ihren Spitzenkandidaten ausgerichtet bzw. konzentriert hat. Doch wenn Herr Althaus nur ein wenig Moral, Anstand und Rechtsbewusstsein hätte, dann würde er selbst umgehend zurücktreten. Es gibt ja nun noch andere Beschäftigungsmöglichkeiten. Ich habe gelesen, dass Herr Althaus Lehrer ist. Im Schuldienst werden so viele Lehrer gesucht, dann kann er ja auch in den Schuldienst zurückgehen. Oder er geht, das ist jetzt nur ein bisschen flapsig gemeint, wie Altkanzler Schröder zu Gazprom. Danke Ihnen sehr. Thomas Henschke aus Berlin mit einer klaren Meinung zum Fall Althaus. Aus Buxtehude ruft uns Ingo Weber an. Was ist Ihre Meinung, Herr Weber, zur Kandidatur von Dieter Althaus? Ja, guten Tag. Ich finde Herrn Althaus als integre Persönlichkeit. Es liegt kein krimineller Hintergrund vor. Und er ist auch nicht in Erscheinung getreten durch irgendwelche Nachreden, Parteispendenaffären. Und er hat auch nicht wie andere Politiker alle paar Jahre eine neue Ehefrau. Ich halte ihn absolut für integer. Wenn er gesund ist, soll er weitermachen. Das ist eine Meinung aus einem Nachbarbundesland. Ingo Weber aus Buxtehude, danke Ihnen sehr für den Anruf. Danke Ihnen allen fürs Anrufen, fürs Mitmachen, fürs Zuhören bei unserer Debatte. Sollte Dieter Althaus trotz seiner Verurteilung noch einmal als Ministerpräsident kandidieren? Das war unsere Frage. Sie haben es gehört, sehr unterschiedliche Meinungen unter unseren Hörern zu dieser Frage. Vielen Dank an Sie. Unser Thema in der nächsten Stunde, das wird die Berliner Museumsinsel sein. Die ist nun wieder komplett. 64 Jahre nach der Zerstörung wurde heute Mittag der Schlüssel für das neue Museum übergeben. Ein Haus, das über 60 Jahre lang als Ruine dastand. Der britische Architekt David Chipperfield hat das Haus restauriert auf eine Weise, die durchaus auch sehr umstritten war. Er wurde immer wieder angegriffen für sein Konzept. Ein Gespräch mit David Chipperfield hören Sie nach 16 Uhr bei uns.